Ich koch durch das Haus und suchte meine Seele. Der Teufel riss sie raus, mitsamt der Hungerkehle. Ich suchte meinen Mund, er wurde mir verboten. Ich verlor mich auf meinen Grund und mir wuchsen Pfoten. Ich verband mich in Quadrat, verkroch mich in der Leere. In mir gebar sich ein Spagat, er durchbrach meine Barriere. Ich schrie so laut es ging, niemand konnte mich hören. Und als ich Feuer fing, begann ich schwarz zu hören. Teufel in mich kam, lag die Nacht im Fieber, um mich ein Requiem, und ich küsste Schieber. Ich wachte nie mehr auf, ich konnte nie mehr atmen, die Kugel in meinem Lauf, sie wollte mich bestrafen.